Herzlich willkommen bei Eat, Eat, Eat, dem Ess-Podcast von Nerd, Nerd, Nerd. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur eine einmalige Sache. Ich bin Steffen und ja, ich weiß nicht, das hier ist mal ein kleines Podcast-Experiment meinerseits, wo ich so ein bisschen fancy, schmancy Essen teste. Ja, das könnte so ein Claim werden. Und zwar haben wir uns bei Twitter die Tage unterhalten über Bio-Schokolade und ich habe dann ein paar Läden abgeklappert auf der Suche nach einer Empfehlung vom Virtual Native, einem der zahlreichen Stammhörer dieses Podcast-Imperiums. Und zwar habe ich gesucht nach Naturata Biokult seit 1976 Spezial Reis Quinoa Crisp laktosefrei vegan. Und das ist noch nicht mal alles, was vorne auf der Packung draufsteht, aber egal. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das schwerer zu finden sei, aber ich bin dann in den, also nachdem ich dann tatsächlich in ein paar Supermärkten mit einer relativ großen Bio-Abteilung gegangen bin und dort nicht fündig geworden bin, habe ich dann eben den Biomarkt hier um die Ecke dann eben geentert. Ja, Gott sei Dank, also ich wohne in der Innenstadt, also in der Altstadt wohne ich. Dementsprechend findet man gewisse Läden auch in der sofortigen Umgebung. Und ich habe jetzt tatsächlich hier so ein Paketchen Naturata Biokult seit 1976. Ja, Reis Quinoa. Soll schmecken wie diese Nippon-Chips, habe ich gehört. Diese Nippon-Kekse. Weiß nicht, ich mache das jetzt mal auf. War mit 2,78 Euro oder 79 relativ teuer. Ist innen schön bedruckt. Wir bedrucken die Packung von innen, damit sie das Gefühl haben, ein Qualitätsprodukt gekauft zu haben. Und wir erklären ihnen, was sie hier gekauft haben. Das macht Milka nicht. Die packen das Zeug einfach nur ein, drucken eine Kuh vorne drauf und sagen, das ist gut. Ne? Hier kriegst du wenigstens noch was erklärt. So, jetzt ist hier noch irgendeine so komische Verpackung, die muss man hier irgendwie an der Seite, da. Okay, der Geruchstest. Riecht wie... Ich weiß nicht, wie das riecht, aber das riecht nicht nach normaler Milchschokolade. Ist ja auch keine Milch drin, sondern riecht eigentlich eher nach richtiger kakaoiger Schokolade. Ah, ist das hart. Harte Schokolade. Ich breche mir jetzt mal ein Stückchen, aber man soll ja sowieso Schokolade nicht am Stück essen, sondern oder so abbeißen, sondern tatsächlich eher daran lutschen, solange bis sich der Geschmack entwickelt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe in meinem Leben schon öfter mal vegan gegessen. Das war sehr lecker. Ich bin gespannt, wie das hier auf rein pflanzlicher Basis funktioniert. Ich meine, Kakao, Zucker, alles vegan, gar kein Problem. Aber ich probiere das jetzt mal. Ja. Schmeckt sehr schokoladig. Ein bisschen wie diese Blockschokolade, die man schmelzen muss, um so Kekse von drum zu tippen. Und diese Reiskörner oder diese Quinoa geben dem Ganzen tatsächlich so ein bisschen so dieses Nippon-Gefühl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das 2,80 Euro wert gewesen ist pro Tafel. Ich muss ganz ehrlich zugeben, in Hoffnung, dass das gut schmeckt, habe ich gleich zwei Tafeln gekauft. Und jetzt gerade im Moment bereue ich das auch nicht, weil das ist wirklich lecker. Das ist gut. Das ist eine This is a tasty Schokolade. Wenn das nicht ungefähr das Dreifache von der Milka kosten würde, ich würde das öfter kaufen. Ich meine, ich kaufe jetzt nicht so viel Schokolade. Entschuldige mich für das Schmatzen. Ja. Also diese Schokolade hat den Test bestanden. Die ist richtig lecker. Die ist richtig lecker. Ich muss mal einen Schluck Milch trinken. Moment. Ja, Milch ist natürlich alles andere als vegan, ist natürlich klar. Aber ich bin kein Veganer. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich esse halt echt super gerne Fleisch, dementsprechend, wenn das jemand für sich so entscheidet, Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich habe in meinem Leben schon ein paar Mal echt lecker vegan gegessen. Wie ich damals mal ein Wochenende in Berlin gewesen bin zum Beispiel, gab es dann einen Abend also wirklich leckeres veganes Essen. Ich brauchte dann am nächsten Tag natürlich dann auch mal wieder einen Döner, wo glaube ich sogar richtiges Lammfleisch drin war, weil man ist ja in Berlin. Gut, ich bin nicht böse darum, diese Schokolade gekauft zu haben. Die schmeckt anders, die ist nicht so fettig tatsächlich, nicht so matschig. Also ich habe bei so Milka-Schokolade immer das Gefühl, die wäre so unheimlich matschig. Und jetzt ist es heute auch nicht besonders warm. Beziehungsweise heute ist es nicht besonders kalt, so rum. Und ich habe die jetzt auch schon ein paar Minuten in der Tasche gehabt, auf dem Weg nach Hause. Und die ist halt immer noch sehr fest. Und ich glaube, in der Milka-Schokolade hätte man das gemerkt, dass die eben entsprechend schon ein bisschen matschiger gewesen wäre. Und in diesem Fall gefällt mir das also alleine von der Konsistenz sehr gut. Der Geschmack ist wesentlich kräftiger, also fast wie bei so einer, bei so einer richtig guten Zart-Bitter-Schokolade. Das gefällt mir also wirklich sehr gut, obwohl das jetzt noch nicht mal irgendwie Zart-Bitter-Kakao ist oder irgendwie sowas. Sondern es ist halt einfach wirklich nur Kakao, Zucker, keine Milch, kein Fett, kein Bla. Alles Fairtrade, alles Öko, alles Bio. Da hat man also auch noch ein gutes Gewissen bei der ganzen Sache. Naturata-Schokolade wird nach traditionellem Verfahren in der Schweiz hergestellt. Oh, guck mal, sogar noch Schweizer Schokolade. Schokri mit Kryptokraft. Genau. Also das ist für mich auf jeden Fall eine Empfehlung. Danke, Virtual Native. Und ich meine, so selten, wie ich mir mal Schokolade hole, dann kann ich mir auch gleich eine gute Schokolade holen. Ne? Jetzt hätte ich mir gewünscht, dass ich mir nochmal eine andere Sorte mitgenommen hätte, weil da war ein Riesenangebot. Also da gab es das in, ich weiß nicht, 10 verschiedenen Sorten. Wenn ich mir schon so eine 3-Euro-Schokolade hole, brauche ich dann auch immer 2 Sorten. Aber das ist tatsächlich sehr empfehlenswert. Das hat mir gut geschmeckt. Gut, das war es dann auch schon mit der ersten Folge von Eat, Eat, Eat, dem Mampf-Podcast von Nerd, Nerd, Nerd. Auf wieder, Nerd.